Das Krähennest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Hi Stefan, EBCC für das Krähennest heute in Essen und Effekthaus. Bei mir ist der Thomas Küppers und erzähl mal kurz, was hier heute los ist. Ja, wir machen hier den Gesundheitskongress. Das heißt, wir haben ca. 55 bis 60 Piraten vor Ort aus überwiegend ganz Deutschland und wir unterhalten so das Thema Gesundheit. Das heißt, hier finden Workshops statt zum Thema, wie setze ich Spritze richtig oder was machen wir hier? Ja, so in etwa. Ja. Also generell haben wir, wir beleuchten einzelne Bereiche des Gesundheitswesens und hören uns dazu erstmal primär Vorträge an. Gleichzeitig gibt es auch die Möglichkeit, in unserem separaten Raum Diskussionsrunden und in kleineren Gruppen mal zu arbeiten. Ja. Primär ist das Treffen dafür gedacht, erstmal sich einen Überblick zu schaffen und in speziellen Bereichen, die in der Zukunft interessant werden, erstmal Expertise zu gewinnen. Für die Zukunft interessant werden, was könnte das bedeuten? Ja, generell ist ja auch im Gesundheitsbereich ein starke, also durch die neuen Medien, durchs Internet, zieht dort, sind neue Möglichkeiten geschaffen worden. Unter anderem, welche kann man durch Daten sammeln? Durch Analyse dieser Daten versucht man zum Beispiel Gefahren bei Arzneimitteln zu umgehen. Und dafür zum Beispiel auch in diesem Zusammenhang wie zum Beispiel stellen sich allerhand datenschutzrechtliche Fragen, zum Beispiel im Bereich der Gesundheitskarte, die da ein so Dreh- und Angelpunkt ist. Weitere Themen sind zum Beispiel, wir gucken uns an, was der gemeinsame Bundesausschuss tut. Das ist dieser Ausschuss, das ist ein unabhängiger Ausschuss, der festlegt, der Leistungskatalog beinhaltet, womit dann man beim Arzt Leistung von der Krankenkasse erstattet bekommt. Wenn man mich so gut ausgedrückt habe, aber ungefähr so. Ja. Also sprich, da ist der Katalog, welche Leistung die Krankenkasse bezahlt. Das ist jetzt das Ausgangspunkt. Okay, das heißt, das findet ja jetzt heute Morgen statt. Dann ist ja irgendwann Sonntagabend, der Kongress ist rum. Dieses Fazit, was man anschließend zieht, für was wird das gut sein? Also ich denke mal, dass wir einfach auf diesem Fazit werden wir die programmatische Arbeit der Piratenpartei im Bereich des Gesundheitswesen halt in dem Bereich der Gesundheitspolitik halt aufbauen. Dafür sind Grundlagen, hier werden die ersten Kontakte geknüpft, unter anderem haben wir zum Beispiel die Fraktionen hier, also leider haben uns Saarland und Schleswig-Holstein abgesagt, haben wir zwei Fraktionen, Berlin und NRW sind stark vertreten hier, und die werden sich dann zum Beispiel unterhalten, was sie gerade zum Beispiel in ihren jeweiligen Landesparlamenten erledigen. Was werden sie berichten? Und da kann man halt auch die Möglichkeit, mit denen in Kontakt zu kommen, ne? Und wir hoffen halt auf konkrete Projekte anstoßen zu können. Ne? Okay, also wir gehen ja jetzt nicht morgen mit fertigen Programmanträgen raus, sondern das ist die Basis für die programmatische weitere Arbeit. Das glaube ich, ist das richtig, Herr Schäfer? Ja, richtig, das ist die Basis. Ne? Also kennenlernen, Kontakte knüpfen, Netzwerk aufbauen, schlau machen, weiter und das, damit wir dieses Paket dann mitnehmen können, um an weiteren programmatischen Arbeit zu arbeiten, um halt in diesem auch relativ schwierigen Bereich, der ist jetzt nicht der erste, ne, und ist auch teilweise mit vielen mit Expertenwissen verbunden, dass wir dort halt vorwärts kommen. Hört sich doch gut an. Wenn jetzt heute Abend, wenn jemand den Podcast hört und morgen plötzlich Lust hat, noch zu kommen, geht das noch oder ist es voll? Nee, also wir haben noch jede Menge Platz, die Veranstaltung ist für 100 Leute. Also wir haben sowieso 100 Leute ausgelegt, wir hatten jetzt noch 40 Leute Platz. Also wenn ihr Lust habt, kommt Essen und Effekthaus hier direkt am Lübecker Platz. Wir freuen uns auf euch. Alles klar. Thomas, danke für den ersten Eindruck. Wir werden bestimmt nochmal quatschen und einfach mal berichten, wie es hier weitergeht. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und viel Erfolg mit dem Kongress und vielen Dank fürs Interview, fürs Grillen. Ja, danke, Erwin. Intro- und Outro-Musikstück East Meets West von Matthias Westlund. Das Musikstück steht unter der Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Zu finden auf jamendo.de. Vielen Dank hierfür.